1979. Der Streit um die Wiederaufbereitungsanlage in Gorleben, die im Mai vom niedersächsischen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht nach heftigen Bürgerprotesten gestoppt wird, zeigt, wie sorglos die deutsche Politik bis dahin mit der Entsorgung atomaren Mülls umgegangen ist. Zugleich machen die Bürgerinnen und Bürger darauf aufmerksam, dass sie nicht mehr bereit sind, dieses Vorgehen zu akzeptieren. Sie gehen zu Tausenden und Zehntausenden auf die Straße, demonstrieren gegen Atomkraft und für eine Verbesserung des Umweltschutzes. Das neue deutsche Kino feiert große Erfolge. Die Ehe der Maria Braun von Rainer Werner Fassbinder wird auf der Berlinale ausgezeichnet. Die Blechtrommel von Volker Schlöndorff erhält in Cannes eine goldene Palme und wird im darauffolgenden Jahr sogar mit dem Oscar geehrt. Was sonst noch geschieht? Kalorienarme Ernährung ist der Trend in der Esskultur. Karl Carstens wird Bundespräsident, die Mode zeigt wieder Feminität und Disco-Glitzer und das Joggen wird zum Volkssport. Mehr als eine Randnotiz. Die Tageszeitung, kurz die Taz, erscheint als erste linke Tageszeitung ab April auf dem bundesdeutschen Zeitungsmarkt. Das Special 60 Jahre Bundesrepublik Deutschland finden Sie auch im Internet unter wissen.de/brd.